Was? Wo ist mein Hörgerät? Ich versteh nix. Dreh die Volume auf, denn das ist zu wenig. Was? Was geht ab? Ich bin fresh, die Jungs. Oh, guck mal, ich hab ein Mikro. Hör mir zu, wie ich zum Beat flow. Das ist mein Musik wie Theo. Ich mach Matrix Moves wie Neo. Und bin dabei so fresh wie Theo. Alle Fanboys schießen in die Hose, wenn ich sie mit meinem Bart liebkose. Wenn ich ihnen Pflaster verlose. Wenn ich ihnen mit meinem Kelch zubruste. Wenn ich geil mit meiner Cappy pose. Und mir ein Toaster, Toaster, Toaster. Hey Girls, von mir gibt's keine Rose. Denn ich will nur an eure Dose. Dope, dope, dope Dose. Und alle eukaryotischen Lebewesen betreiben Mitose. Was geht ab? Ich damit